Dialog 23. In der Apotheke. Dialog 23. At the chemist's. Hier ist eine Apotheke mit Sonntagsdienst. There is a pharmacy with all-day service. Kannst du einen Moment halten? Could you stop for a moment? Ich brauche etwas für meine Halsschmerzen. I need something for my sore throat. Können Sie mir dieses Medikament geben? Can you give me this drug? Leider nein. I'm afraid not. Dieses ist rezeptpflichtig. This is available only on prescription. Aber ich kann für Sie etwas zum Gurgeln machen. But I can make something for you to gargle with. Kann ich darauf warten? Can I wait? Leider nein. I'm sorry, you can't. Ich denke, ich habe es hergerichtet. I think I could have it ready for you. Bis heute Abend um 6 Uhr. At 6 o'clock this evening. Gut, ich hole es dann ab. Okay, I'll pick it up then. Wie heißen Sie bitte? What's your name, please? Nützliche Ausdrücke. Ich habe Kopfschmerzen. I've got a headache. Ich habe Fieber. I've got a temperature. Ich habe eine schwere Erkältung. I've got a bad cold. Ich habe Zahnschmerzen. I've got toothache. Ich habe eine Erkältung. I've got a chill.